1. Diocese Leid ist für den Musikmeister bestimmt, Fault der Melodie Lilien und Diant als Unis von Asaph. 2. Hör uns, du hört Israels, der du die Nach kommen Josephs y ein Herd first und über den Keruben thronst, seist dich in deinem Glanz. 3. Erweis den Markt vor den Stammen Ephraim, Benjamin und Manus und Graf ein, M uns aus unseren not zu retten. For, O Gott, stell uns hier früh hier Kraft wieder her und blicke uns nadigen, damit wir endgültig Rettung erfahren können. 5. Herr Gott der Hirscheren, why lange wird dein Zorn noch anhalten, waren dein Volk beharrlich zu dir betet. 6. Du hast uns Brot gegeben, das mit Tränen getränkt ist, und uns gezwungen, unseren Kummer in Überreichem Maß zu ertragen. 7. Du hast zugelassen, das was Streitobjekt für unsere Nachbarn werden, waren unsere Feinde uns volle Spot verrackten. 8. Gott der Hirscheren, stell uns wieder her und lass den Angesicht über uns lügten, damit wir geretet werden. 9. Du hast einst einen Weinstock aus Ägypten geholt, fremde Volke vertrieben und in stattdessen an deren Stell eingepflant. 10. Du hast den Boden für ihn vorbereitet, worauf in tief Wurzeln schlug und schließlich das gesamte Land ausfüllt. 11. Sein Schatten bedeckt sogar die Berge, und sein kraftigen Zweig überragten die gewaltigen Zeden Gottes. 12. Breitet sein Ranken bis und das Mittelmeer aus und streckte sein Jungen Tree bis zum Euphratstrom. 13. Wäre musst du nun sein schützenden Mauern eingerissen, so dass all vorübergehenden sein Früchte achtlos abflucken können. 14. Weil tier aus dem Wald fressen in Kohl, und als, was sich auf dem Feld bewegt, weidet in Rücksichtslos ab. 15. Gott der Hirscheren, wir bitten dich, Kerry zu uns Zurück, blicke vom Himmel herabund nimm dich Diocese Weinstocks wiederen. 16. Schütze den Setzling, den du selbst geflantest, und den Sohn, den du für dich so stark gemachtest. 17. Der Weinstock ist nun vom Feuer verbrannt und abgehauen, den strafende Blick führt dazu, dass dein Volk zugrund geht. 18. Halte den schützend Hand über den Mann zu deiner Rechten über den Menschensen, den du für den Zweck gestartest. 19. Wenn du uns hilfst, werden wir nicht mehr von dir weichen, schenk uns neues Leben, damit wir deinen Namen preisen können. 20. Herr Gott der Hirscheren, stell uns wieder her und lass den Angesicht lügten, damit uns geholfen wird.